Eine Demonstration gegen die gemeinsame Militärübung der Kriegsfanatiker der USA und Südkoreas und die Freedom Guardian, die den nuklearen Präventivangriff gegen die Tiefwerker zum Ziel hat, fand jüngst vor der Botschaft der USA in Großbritannien statt. Daran nahmen die Persönlichkeiten der neuen KP Großbritanniens, der britischen Sungen Politik Studentengesellschaft, der britischen Soziologie Studentengruppe und der britisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft sowie die Massen teil. An diesem Tag kritisierten die Demonstranten auch vor der südkoreanischen Botschaft in diesem Land das Pakun-Regime, das sich nach der Forderung der äußeren Kräfte für die Auseinandersetzung mit den Landsleuten einsetzt.